Herzlich willkommen beim Outcast, dem offiziellen Podcast von Outnow.ch mit dem CRS, dem Mann und dem Ebbe. Episode 20 vom 16. März 2014. Heute mit Short Term 12, Nonstop, The Book Thief und August Osage County. Vier Filme haben wir heute. Beauty Snail, was ist ja los? Ja, das haben die auch das Gefühl, sie können die ganze Zeit Film produzieren und wir gehen dann auch ins Kino, oder? Wir armen, wenn die alle gehen. Ja, furchtbar. Short Term 12. Ist einer von diesen vier, ja. Grosses Indie-Kino, mehrfach Preisträger von überall der Welt. Auch Locarno hat einen Darstellerpreis gehabt, oder muss ich sagen, Darstellerinnenpreis, Brie Larson. Ich überlade meinem Kollegen zu meiner Rechten da Zusammenfassung. Das ist eher dein Gebiet. Short Term 12 ist die Geschichte von einer jungen Frau, die in einem Heim für benachteiligte Kinder arbeitet. Also sie arbeitet nicht wirklich, sie ist so eine Begleiterin von diesen Kindern. Also die Psychiater und so, die übernehmen dann die richtigen Therapiesachen und Medizinverschreibung und so weiter, während sie einfach mit den Jugendlichen zusammen ein bisschen lebt in dem Heim. Aber nicht nur die Jugendlichen haben Probleme, sondern auch sie. Und darum fühlt sie sich vielleicht besonders verbunden, wo ein neues Mädchen kommt in die Anstalt, wo Probleme mit dem Vater hat. Mehr will ich nicht sagen. Mehr muss ich auch nicht sagen. Ja, gut. Ja, Short Term 12, du hast gesagt, eher dein Fall, ja, das ist jetzt einfach wieder von vorne bis hinten mein Fall gewesen. Und kann ich eigentlich gar nicht viel kritisieren. Es hat mich sehr mitgenommen. Schauspieler ist super toll, die Figuren toll und einfach ja. Traurig hat es mich gemacht. Oh. Aber gut. Gut, traurig. Ja. Ja. Ich weiss gar nicht, was man da jetzt sagen kann. Gehen wir zum nächsten Film, oder? Nein, ich muss da deine Euphorie ein bisschen dämpfen. Also, das war ein guter Film. Ich habe nie bedenkt, dass jetzt das kommt von allen Seiten. Es ist ein guter Film. Aber es ist halt also so ein typisches Indie-Drama, wie man es im Buch kennt. Mit so mit den Aussenseiterfiguren, mit einer Story, die ein bisschen traurig ist, dann zwischendurch wieder ein bisschen lustig. Und eigentlich, ein bisschen bös gesagt, ist es so ein ernsteres Feelgood für Kino, finde ich. Für Leute, die ein bisschen hip, ein bisschen alternativ sind, nicht Blockbusters gehen schauen, aber eigentlich doch sich irgendwie dann wohlfühlen in einem Film. Und das stört mich ein bisschen, dass es ein bisschen allzu kalkuliert. Und was mich auch speziell zu diesem Film gestört hat, einfach auch die Figuren, sind alles Opfer. Es sind alles eigentlich alles Leute, die man einfach muss gerne haben, weil sie sind Opfer von anderen, die man in diesem Film nicht sieht. Es gibt keinen Charakter, der irgendwie etwas Zweischneidiges hat, wo man müsste sagen, ja, da weiss man jetzt nicht, ob ich den soll nicht oder finden oder nicht. Es sind alles Opfer und man hat mit allen Mitleid. Und das ist mir zu einseitig. Aber um es doch noch ein bisschen versöhnlicher zu machen. Es ist wirklich ein schöner Film. Es ist ein Film, der ein paar sehr berührende Szenen hat, die mich berührt haben und was alles in allem sicher trotzdem sehenswert macht. Ja, ich schließe mich da mit meinem Vorredner jetzt ganz schnell an. Brie Larson in der Hauptrolle ist sensationell. Und wahrscheinlich, weil es eine kleinere Produktion ist, hat sie jetzt bei den Oscars nicht können mitreden, aber für mich ist das eine Oscar-reife Leistung von ihr. Ich habe sie schon immer eigentlich toll gefunden, also schon bei Scott Pilgrim oder 21 Jump Street, wo sie sonst auch noch mitgespielt hat, ist sie immer ein bisschen rausgeragt. Auch ich finde sie zu sehr nach einem Independent Sketchbook zeichnet, das Ganze. Und es hat dann noch so eine Metapher bringt der Film von irgendwelchen Tintenfisch und der treibt sich heute heim und dann werden alle Beine ausgerissen und so einen Armen. Und ja, das war eben so eine Szene gewesen, in der ich gedacht habe, das ist ja super, wie ein 16-Jähriger so eine perfekte Metapher anbringt, der dann so eine Geschichte erzählt, die genau auf ihr Leben zutrifft. Und das könnte quasi eine Kindergeschichte von Peter Bichsel sein, das ist so gut. Und das ist einfach so ein 16-Jähriger, der mal etwas erzählt. Das ist für mich dann einfach, das ist too much, das ist zu dick aufgetragen. Also ich habe einfach amix gerne Klischees. Also ich finde, das Gleiche wie gilt für einen perfekt, von A bis Z perfekten Actionfilm, der allen Regeln folgt und eigentlich nichts Neues macht, aber das, was er macht, einfach besser macht als andere. Den finde ich dann auch super toll und das Gleiche bei jedem Genre. Und so ist es halt auch bei diesem Indie-Drama und darum ist mir das dann auch wirklich gleich, wenn wir das schon in 10 Varianten gesehen haben, wenn es gut gemacht ist und eben Figuren hat, die mich, ja, das hat mich halt mitgenommen. Und vor allem da der Rapper habe ich auch sehr schön gefunden, die Geschichte von ihm. Und klar, es ist ein bisschen übertrieben, dass so Leute wie Brie Larson wahrscheinlich gar nicht so neu mehr arbeiten sollten. Und so weiter. Das ist das Gleiche wie bei Gravity, wo Sandra Bullock eigentlich labil ist und sie lassen sich etwas Weltall. Ja, also. Aber es gehört halt einfach alles ein bisschen dazu. Und für mich ist es zwar eben nach Handbuch, aber es ist einfach perfekt nach Handbuch. Und darum 6 Sterne. Ja, ich habe es gerne, wenn es ein bisschen Grautöne hat zwischen ihnen. Und ein bisschen, ja, ein bisschen differenzierter ist. Es ist aber ein guter, sehenswerter Film, 4 Sterne. Jawohl, also ich gebe da auch 4 Sterne, es ist gut gespielt und alles, aber liegt es vielleicht daran, dass wir doch schon viele Filme gesehen haben und jetzt das schon wieder etwas Ähnliches ist, was wir schon ein paar Mal gesehen haben, ich weiß es nicht, aber ja, für mich auch 4 Sterne. Gehen wir gerade zum Actionfilm, den wir erwähnt haben. Nonstop, der neue Liam Neeson Actionfilm, pünktlich alle 2 Jahre etwa, kommt da wieder einer. Genau, also der Liam Neeson spielt da den Bill Marks. Er ist ein sogenannter Air Marshal. Er ist undercover von einem Langstreckenflug von New York nach London für die Sicherheit zuständig. Also falls dann durch irgendjemand, ein Terrorist, etwas wagen würde, dann könnte er dann da einschreiten. Jetzt ist es aber nicht wirklich ein Terrorist, der offensichtlich agiert, sondern es ist ein Entgeheimer, der hackt anscheinend mit seinem Nattel das sichere Netzwerk und fängt dann dem Air Marshal Nachrichten schicken, so à la, du besorg mir 1,5 Milliarden oder ich bringe an 20 Minuten einen Menschen auf den Flug um. Ja, und dann ist das Ganze dann ein Wettlauf gegen die Zeit, wo dann eben, um sich spannungsmäßig auszudrücken, jeder Passagier könnte der Täter oder das nächste Opfer sein. Vorher haben wir es von der Brie Larson gehabt, die nicht in der Anstalt arbeiten soll, mit Flugangst. Ist man vielleicht nicht gerade Air Marshal. Also. Ja, das ist nicht gut auf der Hand, aber ja, man muss auch verschlafen haben. Halt. Man erfährt ja dann, dass er da eine Hintergrundgeschichte hat, die ihn dann mehr so auf Umweg zu dem Job brachte. Ist ein Anti-Held wieder mal, der mit der Whisky-Flasche auf dem WC sich muss verstecken. Und ja, am Anfang, aber am Schluss natürlich dann. Ja. Hat euch das gefallen? So. Gefallen euch die Liam Neeson-Filme da? Es ist wieder der gleiche Regisseur wie Unknown. Mhm. Der hat mir gegen sehr gut gefallen. Und es ist auch wieder so ein bisschen Mittelbudget, ja, Unterhaltung. Die Neeson-Fans kommen eigentlich plus minus über, was erwartet. Es gibt einen anständigen Spannungsbogen, es passiert ein bisschen etwas, er darf handgreiflich werden, er darf Knick brechen und so Spass. Aber mir persönlich geht der Film in der letzten halben Stunde völlig auseinander. Nein. Mal. Stundenlang ist es wirklich ein Rätsel. Wer könnte der Mörder sein und wer nicht? Und sobald dann klar ist, wer es ist, geht der Film auseinander. Da sind wir wieder da, oder? Das ist... Wir auseinandergehen. Ja, da sind wir wieder da. Das ist einfach ein Film im falschen Jahrzehnt. Das ist einfach wieder ein 90er-Jahr-Film, wo am Schluss der Bösewicht muss ein blödes Motiv abelieren, wo blödsinnig und nicht könnte sein. Aber das gehört dazu. Das ist Executive Decision, das ist Air Force One, das ist schon der Gary Oldman, Mother Russia und so. Das ist das cartoonige Zeug und das kann ich jetzt dem Film nicht übel nehmen. Und wie du gesagt hast, die erste Hälfte ist spannend. Und sie tun dann wirklich, sie hat zwar ziemlich dumme Figuren und nervige Charaktere und so. Und konstruiert ist ein bisschen Bach, aber dass sie, es immer genau aufgeht mit diesen 20 aber sie, Minuten. Aber sie überraschen einem jedes Mal. Jedes Mal verwünschst du dich wieder, dass du denkst, oh ja, da ist es. Da ist es. Und dann ist es wieder nicht. Du denkst, oh, ist doch ja offensichtlich jetzt da. Und so. Und wer es dann ist, ist schlussendlich auch nicht befriedigend sein, ist ja gleich. Aber so das Mitröteln und so, das habe ich lässig gefunden. Und hab ich habe mehr Spass gemacht, aber dann ja kommt eben die letzte halbe Stunde, wo dann eben alles um der Opsi geht und es gibt Turbulenzen und weiß nicht was Stunde alles. Gegangen. Oder vielleicht eine Viertelstunde, aber ja. Ich habe es eigentlich eine solide Unterhaltung gefunden, wie ich schon gesagt habe, es ist eigentlich ein Who-Done-It in der Luft. Eben, man redet mit, wer ist es? Es gibt eigentlich nur, also der Film bezieht seine Spannung aus zwei Fragen, wer ist es und wie hat er es gemacht und vielleicht noch, was sind seine Motive gewesen. Und wer ist es? Da kann man immer ein bisschen jetzt und da denkt man immer, ah, der, ja, und die Figuren werden mustergültig vorgestellt, so wie man sich es wünscht von so einem Film und ist okay und die Lösung am Schluss, wer es dann ist, ist auch okay. Wie er es gemacht hat, erfahrt man überhaupt nichts. Ja, das finde ich dann schon ein bisschen unbefriedigend. Und da, ja, mit dem Motiv genauso. Ein bisschen sorgfältig hätte es schon können sein, wenn es schon das grosse Brimborium daraus macht. Aber eigentlich, alles in allem, bin ich positiv überrascht gewesen. Also ich habe es wirklich spannend gefunden. Ich habe mich gut unterhalten und selten gelangweilt. Er hat nicht gelangweilt. Es hat dann so Klischees dabei, die nerven. Es muss natürlich wieder ein kleines Mädchen an Bord haben. Und das muss, hat mich aufgeregt. Teddybär. Das hat mich jetzt wirklich aufgeregt. Das hat mich auch aufgeregt, aber es hat zum Glück nicht das so eine grosse... Es hat nicht so eine grosse Screentime gehabt. Das hat zwei, drei Szenen gehabt, die du musst an den Kopf langen, aber das ist nicht so im Vordergrund gestanden. Wenn ich am Anfang befürchtet habe, dass er das erste Mal auftreten ist, habe ich gedacht, oh nein, das wird furchtbar. Und ja, es ist noch gegangen. Also, von dem her. Also eigentlich sind wir da eigentlich alle gleicher Meinung. Also wir geben zu, dass der Film seine Schwächen hat und aber auch seine Stärken. Aber die Gewichtung ist jetzt, glaube ich, jedem ein bisschen anders, was sich dann wahrscheinlich bei der Sternenanzahl überdeutlich, was man dann sieht. Also ich geb 3 Sterne dem Film, weil ich habe mich dann zwischendrin zu sehr aufregen über gewisse Szenen und dass es eben so überkonstruiert ist, dass das alles dann in 20 Minuten aufgeht bei der Kilo Tod. Alle 20 Minuten bringe ich jemanden um und dann wie es dann die Leute umgebracht werden, dass es genau mit diesen 20 Minuten aufgeht, ist dann immer noch so, ja, yeah, come on. Plus, dass eben der Niesen dann also wirklich als Alkoholiker und meine Flugangst Air Marshal ist und dann das kleine Mädchen am Schluss. Das sind für mich alles so Sachen gewesen, wo ich dem Film wahrscheinlich kein Gut kann geben. Ich gebe dem Film wohlwollende 4 Sterne. Gemessen an meinen Erwartungen hat der meine Erwartungen übertroffen. Ja, es ist nichts Besonderes und dem Film wahrscheinlich schnell vergessen, wie es wird, aber im Moment ist es okay. Ich gebe auch 4 Sterne. Weil das war eine gute Sache und das sind so, also Liam Neeson nimmt jetzt auch die Rolle, die irgendwie der Harrison Ford so Ende 90er in diesem Alter genommen hat. Gute Unterhaltung. You've kept me alive, Lisa. Don't ever forget that. Mom. Words are life, Lisa. If your eyes could speak, what would they say? There once was a girl who had a friend that lived in the shadows. She would remind him how the sun felt on his skin and what the air felt like to breathe. And that reminded her that she was still alive. Der Book Thief, in dem Film geht es ums Liesel, das ist ein junges Mädchen, das zu Pflegeeltern kommt während der Zeit der Nazis in den Ende 30er Jahren. Dort bei diesen Pflegeeltern lernt sie lesen, sie hat vorher nicht können lesen und lernt dann eigentlich die Magie der Bücher kennen. Gleichzeitig müssen ihre Pflegeeltern den Max aufnehmen. Der Max ist ein jüdischer Flüchtling und sie müssen den verstecken in ihrer Wohnung vor den Nazis. Und das ist dann immer so ein bisschen die Gefahr, werden sie entdeckt oder nicht. Und ja, und Liesl und der Max, sie freunden sich dann an und finden sich so auch über Bücher. Ist das deine... Sind wir jetzt schon beim Review, oder? Ja. Ich habe mich verschluckt am Anfang, dass Simon Synopsis angefangen hat. Und dann so, scheiße, ich kann nicht husten, er ist gerade im Fluss hin und es ist verdammt gut und jetzt nimm dich zusammen. Und irgendwann, ey, jetzt wird man fertig mit dieser Synopsis. Du bist einfach ein Saumensch. Ja, anscheinend. Also das Erste, was auffällt... Ja, nein und, Saumensch. Ist, dass der Film sie sich irgendwie entschieden haben, gut, wir machen jetzt hier mit deutschen Akzent und immer wieder einzelne Sätze auf Deutsch dazwischen und während dem englischen Dialog immer und, ja, nein, auf Deutsch ausgesprochen. Und das Ganze macht das für uns deutschsprachige Leute einfach ein bisschen unfreiwillig komisch. Ja, also ich weiß nicht, ob das nur für uns komisch ist. Ja, für uns vielleicht speziell, ja, weil wir die Sprache können. Aber also nur schon die Entscheidung, die kann ich gar nicht nachvollziehen. Wenn man einen Film macht, der in Nazi-Deutschland spielt, dann hat man zwei Möglichkeiten. Also, dann will man es original machen und dann nimmt man deutsche Darsteller und lernt Nazi-Deutsche. Dann sagen wir, okay, wir wollen das Massenpublikum tauglich machen und dann reden halt alle Englisch. Aber dann reden sie so Englisch, als wäre halt das einfach Deutsch. Und dann ist das ohne Akzent und so. Aber Englisch mit einem deutschen Akzent und deutschen Wort zwischendrin, das funktioniert doch überhaupt nicht. Also, dann fragt man sich, warum redet die Englisch? Und zwischendurch kommen dann reden ein paar Figuren wieder deutsche Sätze. Dann fragt man jetzt, warum sagt jetzt der etwas auf Deutsch und nachher wieder auf Englisch. Also da muss man entweder alles Englisch oder alles Deutsch, aber nicht so etwas zwischendrin. Das ist schon mal, eben, das ist schon mal sehr unfreiwillig komisch. Und ja, soll ich gerade weiter ablisten? Du darfst, wenn du gerade drin bist, ja. Ja, also für mich ist der Film straightforward gesagt ein Ärgernis gewesen, von der ersten bis zur letzten Sekunde. Ein Klischee nach dem anderen, wieder mal ein Nazi-Film, wir haben ja fast keinen gesehen. Es ist jetzt 70 Jahre her seit der Nazi-Zeit und man hat jetzt das von jeder Seite, wo es jemanden gibt, glaube ich, beleuchtet im Kino. Es braucht heutzutage auch keinen Mut mehr, um irgendeinen Film zu machen, weil da ist ja klar, Nazis sind die Bösen und die dagegen sind, sind die Guten. Der Film greift, der stürzt sich so richtig auf all die Klischees von diesen vielen Nazi-Filmen, die es gibt. Und macht das auf eine so eine kitschige Art und bringt dann noch die ganze Bücherverklärung rein mit den Wörtern und wie da die Liesl und der Maxi dann über die Bücher finden. Das fand ich wirklich furchtbar gefunden. Also eben unfreiwillig komisch, aber manchmal muss man einfach wieder mal denken, nein, bitte jetzt nicht die Wendung und das jetzt auch noch. Und dann kommt natürlich noch die Kristallnacht kommt noch und die Bücherverbrennung. Und dann ist Olympiade. Ist immer wieder malerisch zum Anschauen, wie da die Bücher brennen. Das ist alles sehr schön inszeniert, aber halt einfach sowas von abgelutscht und sowas von bitte. Hört einfach mal auf mit diesen 0815 Nazi-Filmen. Geht wirklich einfach gar nicht im Jahr 2014. Wow! Also ich muss sagen, es ist jetzt die 20. Episode und der EB ist, glaube ich, bisher noch nie so abgegangen. Ja. Also so schlimm habe ich mich jetzt nicht geärgert. Also ich würde jetzt den Film sicher nicht als gut bezeichnen, aber ein bisschen etwas würde ich da schon noch als positiv sehen. Und das ist das Ganze, was du erwähnt hast, ein Kitsch-Element. Es ist das Problem, dass das irgendwie, ja, also es ist mega schön mit dem Schnee und sehr schön gefilmt, Ausstattung und Kostüme und es ist alles wie eine Märchen und eben überhöht und so ein bisschen aus den Kinderaugen und so, das, ja, wo du jetzt mit den Augen vertraust. Aber ich finde, diese Komponente, die ist toll gewesen und toll gemacht gewesen. Und es ist dann fast zu wenig wie eine Märchen erzählt worden, sondern einfach ein bisschen langweilig. Und was am schlimmsten ist, die Max und Liesl Beziehung ist für mich, also... Die hat jetzt stattgefunden. Fast die schwerste Ding vom Film gewesen und das hat eigentlich die wichtigste sollen sein. Also die Freundschaft zum Rudi, meinem Kindheitskollegen, ist da schon ein bisschen besser gewesen. Und das war eigentlich für mich das Herz vom Film währenddem eben. Und furchtbar, die Emily, wie heisst sie? Watson. Emily Watson als Karikatur von der Frau, wo der Drachen ist und wo der Mann dumme Sprüche macht darüber und Angst davor hat. Aber und sie hat ja das Weiche. Aber sie wird dann doch mal einen Schneeball schießen und das ist ja, ein Weekend, oder? Härte Schale, weiche Kern, genau. Klischee Nummer 723. Also, das Zeug ist auch furchtbar gewesen. Aber auch von der Bilder her und von der Stimmung her, das Merlehafte, das Hugo-Hafte, um die jetzt hässlich zu machen. Jawohl, ja. Das hat mir eben gefallen. Aber gerade, wenn du darfst gerade, aber wenn ich da nochmal einhacke, gerade, es ist schön gefilmt, einverstanden, es ist sehr ein schön gemachter Film, aber gerade das hat mich auch aufgeregt, weil es ist wieder so ein schön gemachter Nazi-Film, wo wieder die Nazi, die, ah, das ist ja schon schön, ist schon traurig und so, aber eigentlich ist schon mega schön gewesen. Und das finde ich irgendwie, das ärgert mich, wenn dann die Nazi-Zeiten so umgekehrt verklärt wird, dass man sie irgendwie dann doch noch irgendwie schön findet. Und das ist mit dem schön gefilmten, ist das irgendwie funktioniert, das finde ich nicht. Sehe ich jetzt nicht so. Also du kannst beide Seiten so ein bisschen verklären, finde ich jetzt völlig falsch, was du das da gebraucht hast in dieser Beziehung. Das ist einfach die Welt da und dazumals gewesen, und dann kannst du die Amis so zeigen, du kannst auch die Deutschen so ein bisschen verromantisiert zeigen. Ich has hingegen, wenn ich Hugo furchtbar finde, ich habe es noch irgendwie, ja, ich weiß nicht, ob es ein schönsichtiger Wort ist, aber ich habe das noch interessant gefunden, dass du aus der Kinderperspektive gesehen hast. Was dann um die Kinder herum passiert, hast du dann so ein bisschen so ein Plakat gesehen, also welcher Zeit wir jetzt sind, eben der Aufstieg von Hitler und dann mit der Bücherverbrennung, alles was Kinderaugen zeigt. Dann laufen sie immer wieder ein Plakat vorbei, wo man dann eben so ein bisschen sieht, wie weit jetzt der Hitler ist und so mit seiner Mission, und es gibt einen Zeitungsartikel. Und ich finde so ein bisschen den naive Blick auf die Zeit, finde ich jetzt noch faszinierend. Man kennt den Erwachsenenblick, aber so das vom Kind her habe ich jetzt ja noch eher selten gesehen. Darum auch, also wenn ich positive Sachen erwähnen wollte, dann sicher eben auch die Ausstattung plus Darsteller. Darsteller, aber rein Mimik. Sobald die die Schnur aufmachen, ist es wirklich eine absolute Katastrophe. Es gibt eine Szene gegen den Schluss, die richtig dramatisch ist, und es gibt Schluchtensmeidli, wo über eine andere Hauptperson liegt, und dann sie sagt, bitte stirb nicht, aber sie sagt, sie sagt dann, don't die, nein, don't die, nein. Also immer bei jedem, also es ist immer so, don't die, so, oh nein, nein, was? Nein, nein, nein, mach's nicht. Aber wie es der Ebi schon am Anfang gesagt hat, entweder oder, kein Gemisch. Und letztendlich funktioniert für mich der Film aus dem Grund letztendlich halt einfach nicht. Und ich meine, das funktioniert beim Indiana Jones, wenn der Bösewicht kommt und sagt, hallo Fräulein und so, das ist... Der passt, oder? Ja, aber das ist Comic. Aber Indiana Jones ist ja kein Film, der Anspruch erhebt, dann noch irgendetwas Nein, Wichtiges im Leben. Eben darum sage ich ja, da ist das definitiv die falsche Entscheidung. Und ich habe sie sehr gut gefunden, die Hauptdarstellerin. Ja, sie hat schöne grosse Augen. Ja. Schon in Monsieur Lazare ist sie mir positiv aufgefallen. Und überhaupt eben, es war eben gut, wie du gesagt hast, gut gespielt, aber einfach die Entscheidung. Über den Tod haben wir noch nicht geredet, das ist echt ein Blödsinn, habe ich noch nicht erwähnt. Tod, ja, der ist der Erzähler von der Geschichte. Und da weiss man eigentlich nicht genau, warum jetzt der die Geschichte erzählt und warum jetzt der die Figur so cool findet. Es passiert natürlich, wie bei jeder Oscar-Saison, auf einem anscheinend bekannten Buch, wo ja. Wir alle drei anscheinend nicht gelesen haben. Ist aus dem Jahr 2005. Vielleicht gibt das im Buch dann eben mehr Sinn mit der zweiten Ebene, mit dem Tod, wo dann eine nach der anderen von den Hauptfiguren geht holen. Aber im Film ist es so komisch und am Schluss dann auch einen Epilog erzählen, der dann sowieso völlig schief ist. Also man verzieht einfach zu oft in dem Film halt einfach das Gesicht. Also man versucht in dem Film irgendwie zu mögen. Aber ja, und er kommt ja noch dran an, dass er ihn mitnimmt. Eben dort am Schluss dann. Und dann aber irgendwie... wo ist der Steven Spielberg, wenn man ihn braucht? Für den Kitsch. Ganz weit weg. Ja, ich bin jetzt noch am Zögern, ob ich jetzt den mit der Tiefschnute soll, bestrafen oder nicht. Ich habe einen positiven Aspekt, und das ist die Musik von John Williams, grosser Filmkomponist, der leider da total Perlen vor die Säue ist. Und für die Musik gebe ich einen Stern. Ich gebe jetzt doch eine Durchschnittswertung von 3 Sternen. Weil es ist keine Zeit, wenn man gerne Film schaut, ist es keine Zeitverschwendung, weil man kann ein eben schöne Kostüme schauen, schöne Ausstattung. Eine eigentlich interessante Geschichte, die leider durch diverse blöde Entscheidungen ein bisschen verhunzt worden ist. Ich gebe 2,5 Sterne. wie gesagt, ich habe versucht, den Film zu mögen. Und ich habe immer wieder Anläufe genommen, aber es ist einfach frustrierend, wenn sie dann immer wieder irgendwie Stecken in den Weg legen, die das halt einfach wieder verunmöglichen. Darum ist das nicht ein durchschnittliches Filmerlebnis, sondern für mich eher frustrierend. Frustriert sind auch die Figuren im letzten Film. Oder? Das ist eine sehr schöne Überleitung, ja, genau. August Osage County. Der zuckersüße Oscar-Spass, wenn man da im Trailer Glauben schenken will. Meryl Streep und Julia Roberts. Chris Cooper, Sam Shepard, Abigail Breslin. Ewan McGregor, Benedict Cumberbatch. Juliette Lewis haben wir auch noch gehabt. Schwester. Und dann nochmal eine Schwester. Nicholson. Genau. Jennifer. Jennifer Nicholson. Die haben wir ja Sommersprossen. Die hübsch. What'd you do to your hair? I had it straightened. Why would anybody do that? Just wanted a change. You're a pretty girl. Why don't you wear makeup? Do I need makeup? Every woman needs makeup. Don't let anybody tell you different. The only woman pretty enough to go without makeup was Elizabeth Taylor. And she wore a ton. Shoulders are all slumped and your hair's all straight. You don't wear makeup. You look like a lesbian. Mom. You could get a decent man if you would just spruce up a bit. That's all I'm saying. Ja, wir alle haben den Trailer gesehen zu dem Film. Der Trailer... Die Hand verworfen während dem Trailer. Der Familienpatron von den Westons verschwindet. Die ganze Familie kommt darauf aber zusammen, um die völlig hysterische Mutter, gespielt von der Meryl Streep, zu beruhigen und einfach ihre während dieser schweren Zeit beizustehen. Ja, und dann erwarten wir anhand von dem Trailer ein Familiendrama, wo dann eben alle zusammenhebt und dann schlussendlich alle lachend am Mittagstisch hocken und das alles wieder gut wird. Jetzt muss man aber sagen, das basiert auf einem Theaterstück, wo über 600 Mal am Broadway aufgeführt worden ist. Und der Autor von dem Theaterstück ist der Tracy Letts. Der Tracy Letts hat auch schon Stücke geschrieben, die schon zweimal zuvor verfilmt worden sind. Und das wäre das Kammerspiel Buck und The Killer Joe. Ein Film, wo der Matthew McConaughey seine Comeback-Serie gestartet hat. So, und wer die beiden Filme, Buck und Killer Joe, gesehen hat, der weiß viel besser als mit dem Trailer, was einem bei August Osage County erwartet. Es ist kein locker flockiges Familien-Tragikomödie-Stück. Aber es ist lustig. Es ist extrem lustig. Es ist extrem lustig, aber nicht, wie man es eigentlich erwartet. In dieser Art lustig, ja. Es ist lustig, wenn man gerne ein bisschen schwarzen Humor hat, ja. Und wenn man gerne Leute originell fluchen hört. Und andere Leute fertig machen. Ja, also ich bin einfach das erste Mal muss ich eben positiv überrascht. Also ich habe da eben auch ein bisschen... Ich bin verschrocken. Ich muss ehrlich sagen, ich bin verschrocken. Ich bin verschrocken und habe dann zuerst den Schock müssen verdauen und dann habe ich es dann lustig gefunden. Also ich habe es eigentlich relativ schnell lustig gefunden. Also ich bin eigentlich nicht gross verschrocken und mir hat eigentlich alles gefallen. Mir hat eben vor allem... Meryl Streep, die sonst eher an mich ein bisschen auf der nervenden Seite ist, ist da mit dieser Figur so übertrieben, dass es wirklich wieder lustig ist. Bis auf eine Szene, die letzte, wo sie gewisse Namen im Haus rumruft, dort übertreibt sie es wieder völlig. Und es hat mich wieder völlig gestört. Und alle Darsteller sind toll und jeder hat so seine Momente, seine grosse Szene und vor allem hat mich bewegt die Geschichte von diesen drei Schwestern, von diesen drei Frauen. Das ist eigentlich auch recht realistisch noch alles rübergekommen. Und ja, einfach viele tolle, gute Momente. Und der Chris Cooper ist auch lustig. Und einziger Schwachpunkt, den ich muss sagen, sind die beiden Herren Benedict Cumberbatch und Ewan McGregor. Der Ewan McGregor ist einfach blass im Gegensatz zu allen anderen, aber er ist einfach ein bisschen langweiler da in dieser Runde. Und der Benedict Cumberbatch, seine leicht dämliche Little Charles. Ja, den habe ich lustig gefunden, weil er also Gaxis Image bewegt, besetzt worden ist, oder Gaxi in die Serie. Ja, ein bisschen doof. Ja, er ist ein bisschen allzu Einfältig. Einfältig zeichnet. Aber ich habe ihn gerade wegen dem recht lustig gefunden. Und eben gerade, weil man den Cumberbatch aus anderen Rollen kennt. Sherlock Holmes, TV-Serie oder jetzt hier die diverse Bösewicht. Star Trek in the Darkness. Und jetzt ist er da einfach so ein Jammerlapper und das habe ich recht, hab ich recht lustig gefunden. Zuerst bist du gar nicht rausgekommen und da abgeholt wird von Chris Cooper, was jetzt da für das Problem ist. Da fängt schon an zu heulen, wenn man gar nicht. Ja, man kann es ein bisschen als du einfältige Rolle, aber ich habe es gut gefunden, das hat passt. Und sonst, sonst kann ich dir dann nur zustimmen. Also ich bin auch so mit der Wartis hineingegangen, ja, das ist jetzt so wieder ein Meryl Streep-Film, den man muss gut finden, weil sie wieder so wahnsinnig gut gespielt hat, weil Meryl Streep spielt ja immer wahnsinnig gut und die muss man, hat ja wieder Oscar-Nominierung bekommen, bis jedes Jahr überkommt. Und ich habe gedacht, ja, pff, ja. Eben, ich habe allerdings gewusst, dass es auf dem Tracy Letts Theaterstück beruht und eben, ich habe Killer Joe gesehen, von dem her habe ich dort schon ein bisschen gehofft, vielleicht ist es ja doch besser, als so der Trailer vermuten lässt, und es ist besser gewesen. Also ich bin völlig einverstanden, es sind, Meryl Streep ist grossartig, muss ich jetzt einfach sagen an dieser Stelle, wenn sie mir manchmal auch ein bisschen auf die Nerven geht, auch die anderen Darsteller. Julia Roberts ist wieder Julia mal so. Roberts. Auch ich bin kein grosser Fan von Julia Roberts generell. Ich sehe sie nicht so gerne, aber sie ist in dem Film auch gut gewesen, eigentlich wie alle anderen Figuren. Ich kann wenig aussetzen. Ja. Aber lustig reden wir alle über Schauspieler. Das ist jetzt einfach ein Schauspielerfilm. Es ist ein Schauspielerfilm. Also, jede Story. Jede Szene in dem Film könntest du als Oscar-Clip verwenden. Ja. Es ist so ein bisschen. Es ist so ein bisschen das. Wir haben eigentlich gar nicht erklärt, was so speziell an dem Film ist. Und zwar, dass die eigentlich 2 Stunden lang am Stück streiten. Also die fetzen sich aufs Übelste und jedem Satz kommen mindestens 3 Fucks vor. Also die sind alle nicht aus Maul gefallen. Und wenn die austeilen, dann tut es weh. Aber für die Zuschauer ist es dann eben doch lustig. Ihr habt jetzt 1 Schauspieler aufgezählt, die noch nicht gepasst haben. Ich muss jetzt auch noch jemanden erwähnen. Für mich ist das Juliette Lewis, wo mir wie der Cumberbatch ein bisschen zu dämlich war und so ein bisschen aus dem Rahmen gefallen ist. Das ist halt die Hillbilly-Figur. Es hat noch gepasst, weil auch sie hat so, eben so etwas, sie haben auch so etwas Tragisches. Sie tun einem so leid, oder? Ich meine, die ist so eine furchtbare Figur, aber irgendwie tut sie einem ja leid. mit dem Typ da im Ferrari. Und ja, oh Gott, geht rein, jetzt schon mal. Nein. Ja. Es ist einfach, wir schauen da einfach wirklich einen kaputten Menschen zu. Also, ja, wie du gesagt hast, beim Short Term 12, alle sind Opfer, da sind einfach alle Scherbenhäufen oder alle haben ein Problem. Es ist niemand irgendwie einfach ein Durchschnittsmensch, der gut mit dem Leben klarkommt. Und wenn die Welten dann aufeinandertreffen, dann gibt es halt ja, tolle Dialoge und ja, man kann es also ein bisschen zu dick auftreten anschauen. Und eben, es ist halt ein sehr dialoglastiger Film, wie du gesagt hast. Man merkt halt schon, dass es eine Verfilmung von einem Theaterstück ist. Wenn man jetzt einfach mal all die Dialoge weg, mal die Handlung rausschält aus all diesen Dialogen, dann bleibt auch nicht so wahnsinnig viel übrig. Und dann können wir vielleicht auch sagen, ja, Klischee-Alarm. Okay, aber hat mich jetzt in dem Film überhaupt nicht gestört. Hat ja trotzdem ein tolles Setting, oder? Da im Midwest, ja. So wie Nebraska ein oder so ein die Farms und man spürt, dass es, ich sage immer, das ist so heiß und man spürt das auch, dass das so unangenehm ist dort und dann in diesem Haus und dann mit alles, zusätzlich dicke Luft alles Leute, die nicht gerne hast und nicht damit was du zu haben. Ja. Nein, also ich habe mich da köstlich amüsiert und gebe mir 5,5. Wow. Ich gebe ein bisschen weniger, halt, weil es ist wirklich ein Theaterstück und filmisch, was da der Regisseur rausgeholt hat, ist so ein bisschen gar wenig. Aber eben, Top-Unterhaltung minus Juliette Lewis gibt für mich sehr zufriedenstellende 5 Sterne. Ja, ich kann mich dem anschliessen. 5 Sterne. Mit Abstand der beste Film von diesen 4, die wir jetzt diskutiert haben. Gehen schauen. Short Term 12. Nein. Ein bisschen besser. Nein, das ist ja nicht. Nein. Also, Filmtipp für alle, die zuhören. Gehen den schauen. Die anderen können vergessen. Genau, und lasst euch bitte nicht von einem Trailer blenden. Also, Du, du bringst natürlich mehr Leute mit dem kitschigen Trailer rein, sagst, look, da ist Meryl Streep wieder mal und Julia Roberts, siehst du, ja, auch gerne frei. Das lustiges Lied, das im Hintergrund läuft. Und auch Dinosaurier sind Ureinwohner von Amerika. Das ist so lustig! Und das ist vielleicht der schwächste Spruch im ganzen Film, was ich sich so schon gehabt früher, zum Beispiel Mom, you fucker, eat your fucking catfish. Ist gerade so, what? What did you just say? Also, grossartig. Nächste Woche wird es auch grossartig. Need for Speed kommt ins Kino. Jawohl, endlich. Aaron Paul fährt Auto. Lone Survivor, Hurra Patriotismus mit Mark Wahlberg. Da freut sich der Simon am meisten drauf. Ja, da kann ich drauf fluchen nächste Woche, freue mich schon. Und da haben wir noch einen Film mit einem ganz langen Titel. Das wäre The 100-Year-Old Man Who Climbed Out of Window and Disappeared. Gut, Folge Nummer 20 ist das gesehen. Ja, hat mich gefreut. In 5 Ausgaben gibt es eine Tischbombe. Ja, und mir hat es auch gefreut mit euch. Ja. Und merci fürs Zuhören. Ja, bis die nächsten 20, oder? Ja.